Wildwechsel, Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Fichte. Kiefer. Und wie viel müssen Sie da pro Tag runtersäbeln? Geht nach Festmetern. Aha. Ein schöner Baum. Wie alt schätzen Sie den? Sie können ja mal die Ringe zählen. Aber erst bringen Sie Ihr Auto weg. Wenn der Chef kommt, gibt's Ärger. Wieso? Der Weg hier ist doch nicht gesperrt. Ab sofort Parkverbot, erhöhte Waldbrandgefahr. Hat aber in der Zeitung gestanden. Gut, gut, ich verschwinde gleich. Ist ja der reinste Zunder. Ein verrücktes Klima. Von allem entweder zu viel oder zu wenig. Die Kartoffeln dies Jahr, na. Wenn man so halbwegs hochkommt, kassieren die Schädlinge und die Krankheiten. So ist es. Wie sieht's hier eigentlich mit der Tollwut aus? Tollwut? Ich meine beim Wild. Oder gibt's hier kein Wild? Aber allemal. Was denn so? Das Übliche. Rehe, Hirsche? Dammwild nicht. Wird da viel totgefahren? Kommt schon vor bei dem Verkehr heutzutage. Meistens Rehe, nicht? Rehe. Kleinraubzeug, verwilderte Katzen, was hier eben so rumkraucht. Feind Nummer eins ist ja der Fuchs. Wie? Tollwut. Stimmt, hinterm Fuchs sind sie mächtig her. Dass diese Seuche einfach nicht zu packen ist. Tja. Sind hier Tollwutfälle registriert worden? In letzter Zeit, meine ich. Hier? Kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssten Sie mal bei der Hygiene nachfragen. Drüben in Krams war wohl ein Dachs nicht ganz astrein. Den haben Sie mit Benzin übergossen und verbrannt. Ein paar Wochen her. Aber ob es Tollwut gewesen ist, das... Wieso? Was man so hört und liest, da traut man sich ja kaum noch in den Wald. Ach, Blödsinn. In Banda Forst ist doch kein Mensch umgekommen. Im Gegenteil, da sind welche gemacht worden. Gefährlich ist's bloß für die jungen Knusprigen. Eigene Erfahrung, was? Reden wir nicht drüber. Na dann. Gut, Holz weiterhin. Ja, noch was schaffen. Wiedersehen. Wiedersehen. Kam dir also komisch vor? Darum habe ich ja die Autonummer aufgeschrieben. Egal hatte der's mit der Tollwut. Und ob hier viel Wildtot gefahren wird. Ich wette, der war zu einer Rehkeule eingeladen und hinterher hat er erfahren, die war nicht aus der HO, die war aus Bande von der F-57. Gut, Oskar, ich kümmere mich drum. Mahlzeit. Klaus, ich habe schon nach dir geforscht, du warst auf Tour? Groß Kürbis, defekt im Futtermischer. Mhm. Setz dich doch. Du, ich hab die Startliste. Die Streichung von Solle, Rietschel und Koch, Hengstenberg ist definitiv. Was sagst du dazu? Darüber wollte ich eben mit dir reden. Na, wir haben eine reelle Chance auf den dritten Platz. Setz dich doch, Mensch. Manfred, das kommt vielleicht ein bisschen plötzlich für dich. Ich werde wohl nicht dabei sein. Wo? Wann? Die Seidelbergallee. Mach mir keinen Ärger, Junge. Ich steige überhaupt aus. Was? Ich steige aus. Komm, gehen wir ein paar Schritte. Eine vernünftige Pausenanlage schaffen wir auch nie. Dieses verstruppte Zeug. Und die paar Bänke immer mit Eis bekleckert. Aber gegen die Büromiezen traut sich ja keiner, das Maul aufzumachen. Zigarette? Nein. Ja. Nanu, rauchen auch nicht mehr? Was für ein Apostel ist dir denn über den Weg gelaufen? So ein Angstmacher? Hör mal, Klaus. Haben wir je eine Kratze gebaut, wo wir beide blass geworden sind? Oder warum willst du aussteigen? Weil es keinen Sinn mehr hat. Ich will nicht mehr als meinen Spaß. Und den haben wir immer gehabt, oder? Ja. Na, was also ist los? Oder willst du umsteigen? Oder soll ich Co-Pilot machen? Ich will nicht umsteigen und nicht deinen Fiat. Von heute auf morgen lässt man eine Mannschaft nicht aufliegen, zumal vor einem Rennen mit solchen Chancen. Keine Lust mehr. Bin ich dir vielleicht unsympathisch geworden? Oder hast du Angst, ich donnere uns am Sonntag voll gegen den Baum? Unsinn, ich will einfach nicht mehr. Und weshalb? Was steckt denn wirklich dahinter? Etwa meine Frau? Wieso? Hat sie dir nicht geschrieben? Deine Frau mir? Ja, weil letztens im Krankenhaus dein Name fiel. Sie hat dich nicht angefleht, mir den Spaß am Rallye-Fahren zu versalzen? An meinem Wagen? Was soll denn das? Ich kenne sie doch kaum. Das wäre für den Zweck nicht nötig. Aber auch zu dir gesagt. Um meine Verhältnisse muss ich niemand Sorgen machen. Den Wagen schaffe ich mit links und Rallye fahre ich, bis ich selber satt habe. Auch ohne dich, du Sportskamerad. Na ja, das war's dann wohl. Den Schock ziehen! Gut, aus! Die Spur ist auch tadellos. Hauptsache, wäre jetzt der Co-Pilot. Geht klar. Und mit dem Jungen sind Sie gut bedient. War Motschütze vorher bei der GSD. Kommen Sie morgen vorbei, dann mache ich Sie bekannt. Und meinen Sie, ob das mit den Formalitäten... Geht auch klar, ich erledige das. Fein, Herr Schulz. An keiner anderen Rallye war mir mehr gelegen und ausgerechnet... Wir können uns doch aufeinander verlassen. Dasselbe kann ich Sie fragen. Aber ich halte es für überflüssig. Dann ist es ja gut. Ich bin so gegen 7 im Café Prag. Bis dann also. Ach, ist hier in der Nähe ein Blumenladen? Für meine Frau, ich will kurz im Krankenhaus vorbei. Vorne am Gericheplatz. Ich kann Ihnen das nicht eindringlich genug sagen, Herr Pagel. Wenn Ihre Frau nicht die nötige Geduld aufbringt, war alles umsonst. Das ist ja keine Blinddarmoperation. Es wird höchste Zeit, dass sie sich mit dem Gedanken vertraut macht, mindestens 2 Jahre arbeitsunfähig zu sein. Und dann müsste sie sich sowieso nach etwas anderem umsehen. Möglichst geringe Beanspruchung des Hüftgelenks. Sind Komplikationen... Nein, nein, nein. Bei richtigem Verhalten wird nicht mal ein Gehfehler bemerkbar sein. Hm. Aber wie gesagt, ich setze da auf Sie, Herr Pagel. Ihre Frau macht sich vor allem Sorgen um ihre wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie meint... Wenn sie für längere Zeit nicht mehr mitverdient, entschuldigen Sie bitte. Ist doch Unsinn. Ich bin in solider Verfassung. Manchmal weiß man nicht mehr, sind es Besuchszeiten oder Mathematikstunden. Da wird gebrütet, wie man nicht ins Minus kommt, in die roten Zahlen, die bei Lichte besehen gar keine sind. Die Katastrophe besteht nicht in der ledierten Gesundheit, sondern... dass der eingeplante Waschautomat nicht kommen kann. Der Farbfernseher. Das? Ja, ja, ich habe Fälle erlebt, Herr Pagel. Da ging es um das Image vor den Hausbewohnern, den Nachbarn. Ich hatte auf meiner Station einen Elektriker, den mussten wir früh invalid schreiben. Der Mann litt hauptsächlich darunter, dass er seinen Dacia nicht mehr halten konnte. Und die Rente und die Stelle seiner Frau mal eben für einen Trabi langte. Wissen Sie... Mein Beruf kostet mich ab und an schon Nerven. Aber wenn ich sowas mitkriege, könnte ich aus der Haut fahren. Fernsehen machen wir uns lustig über die Verhältnisse im Westen. Das sind aber schöne Fräsien. Fräsien? Sie kennen auch bloß Tulpen und Nelken, nicht? Wie alle. Oh, die schönen Fräsien. Wie geht's denn, Biene? Gut. Schmerzen? Kaum. Du, hör mal. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich kriege Gehaltserhöhung. Was? Ja, und wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Der Chef von Elgomat hat mich angekeilt von wegen ab und zu kleine Sachen nach Feierabend. Konstruktionszeichnung für Wärmetauscher. Ist das nicht klasse? Wirklich? Gott verlässt die Seinen nicht. Sonst ist ja meine Brieftasche tabu. Aber ausnahmsweise darfst du mal. Die Sache mit Elgomat ist nämlich schon perfekt. Das sind ja 3, 5, 9... 1620. Na? Ich kann's noch gar nicht glauben. So viel Geld. Kannst du dir ausmalen, mit welchen Gefühlen ich am Sonntag auf dem Bock sitze? Sonntag? Die Seidelberg-Rallye. Ach ja. Gerold hat mich zwar verladen, steigt plötzlich aus. Ich war sowas von perplex. Gerold? Mein Co-Pilot. Den musst du doch kennen. Der Schwarze bei der letzten Clubfete. Hast du ein paar Mal mit ihm getanzt? Ach, der. Wieso hat er dich denn versetzt? Tja, das Überraschendste im Leben sind immer die Menschen. Komm, Vati, gib mir einen Kuss. Oberleutnant Kienholz, nehmen Sie bitte Platz, Herr Gerold. Könnte ich mal erfahren, weshalb ich herbestellt bin? Erst bei der Verkehrspolizei käme man ja auf allerlei Gedanken. Ach ja? Ein Kraftfahrer mit lupenreinem Gewissen, gibt's sowas? Sie haben also keins? Wenn Sie mich konkret fragen... Nun zum Beispiel vorgestern. Unerlaubtes Parken in Band der Forst. Sieh an, hat er mich angezeigt, der Alte. Das macht wie viel? Uns geht es mehr um Ihre Unterhaltung mit dem Forstarbeiter, Herr Gerold. Sie sollen sich angelegentlich nach überfahrenem Wild- und Tollwutfällen erkundigt haben. Ist das richtig? Das stimmt. Aber ich hätte mich ebenso nach Heidelbeeren oder nach... Wirklich, Herr Gerold? Extra deshalb den Abstecher gemacht? Mehr noch als die Sache hat die Art und Weise, in der Sie sich erkundigt haben, die Meldung veranlasst. Ich frage Sie direkt. Sind Sie in einen Wilddiebstahl verwickelt? Vielleicht anfangs ohne Ihr Wissen. Und jetzt drücken Sie irgendwelche schlimmen Vorstellungen. Strafrechtliches mal ausgeklammert. Sie wissen hoffentlich, Wilddiebstahl ist nicht billig. Ein Reh totfahren, rein damit in den Kofferraum, später in die Pfanne. Ich weiß, Sie brauchen mich nicht aufzuklären. Auch nicht in Bezug auf die Seuchenschutzbestimmungen? Nein. Gut. Aber damit ist meine Frage noch nicht beantwortet. Wie soll ich Ihnen das erklären? Als Junge habe ich erlebt, wie die Feuerwehr einen tollwütigen Schäferhund vor unser Haus trieb und erledigte. Den Hund sehe ich noch heute vor mir. Auf dem Grasfleck, wo er herumtaumelte, habe ich nie mehr gespielt. Aus Angst, mich anzustecken. Ja? Und? Das ist ein richtiges Trauma geworden. Sie meinen, sich mit Tollwut zu infizieren. Und das beherrscht Sie immer? Tag und Nacht? Ununterbrochen? Nein, nein. Aber Sie wurden in den letzten Tagen mal wieder dran erinnert, mit Nachdruck, vermute ich. Rein verstandesmäßig sage ich mir, das Risiko ist 1 zu 100.000. In welchem Fall, Herr Gerold? Ich bin nicht Zeuge gewesen. Ich kenne die Sache nur vom Hörensagen. Eine Karambolage. Wildberührung? Ja. Bei Bante auf der F-57? Es soll ein Reh gewesen sein. Und der Fahrer hat es... Er soll es. Mein Gott, ist das eine blöde Geschichte. Hätte ich geahnt. Jetzt sagen Sie mir bitte den Namen, Herr Gerold. Manfred Pagel. Entwicklungsingenieur bei Graphomat. Aha, also Kollegen. Nicht in derselben Abteilung. Ich bin Ingenieurökonom. Näher kennen wir uns durch unser Hobby, den Motorsport. Danke, Herr Gerold. Wir werden Ihre Mitteilung vertraulich behandeln. Glauben Sie wirklich, das kommt nicht raus? Ja, das macht nur auch nichts mehr. Das ist doch ein Witz. Einfach lächerlich. Ich verstehe zwar noch nicht, was daran spaßig ist, aber... Ich ein Reh totgefahren und aufgefressen. Ich bin doch nicht verrückt. Wer hat denn dieses Windei überhaupt gelegt? Naja, dürfen Sie mir nicht sagen... Sie hatten also in der letzten Zeit keinerlei Wildberührung. Etwa bei Bante, auf der F-57. Ach, das meinen Sie? Also kommen wir der Sache schon näher. Ja, aber nicht totgefahren. Wann ist das gewesen? Vorletzten Sonntag. Uhrzeit? So zwischen 8 und 9. Morgens? Abends. Ich kam aus einer Kurve, kreuzen zwei Rehe die Straße, von links nach rechts. Das erste sprang weg, das andere blieb plötzlich stehen. Sonst wäre gar nichts passiert. Und was ist passiert? Ich hab's am Hinterteil erwischt. Also vom Wagen aus vorn rechts? Ja, mit dem rechten Scheinwerfer. Ich hab sofort gebremst und bin ausgestiegen. Es war noch halbwegs hell. Büchsenlicht, sagt man, glaube ich. Und weiter? Na, das Tier lag kurz vorm Kilometerstein, war aber nicht tot. Es lag da... Den Hals hochgereckt, Kopf in meine Richtung. Ich dachte, sofort den 24er Schlüssel raus und das arme Vieh lösen. Naja, und wie ich mit dem Schraubenschlüssel auf das Reh zugehe, erhebt es sich auf die Vorderläufe, schleppt sich durch den Graben, rein ins Unterholz und weg war's. Ehrlich gesagt, ich war froh, dass ich nicht... Naja, ich bin dann weiter nach Hause. An Ihrer Stelle hätte ich die Försterei in Bande benachrichtigt. Ach, haben die es gefunden? Waren Sie allein im Wagen? Ja, sonst nehme ich immer meine Frau mit. Wir sind sonntags gern unterwegs. Aber sie liegt schon seit 2 Monaten im Krankenhaus. Tja, mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Tja, haben Sie eine Erklärung, wie Sie in den Verdacht geraten konnten? Dass ich das Reh aufgefressen habe. Oh Gott, wie eben sowas entsteht. Ich muss das irgendwo erwähnt haben. Einer zwinkert und ich habe vielleicht gesagt, na schön, ich habe es erledigt und mitgenommen. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen oder ähnlichen Unsinn. Wer kommt denn auf die Idee, sowas ernst zu nehmen, so idiotisch? Ich muss Sie dann bitten, morgen oder übermorgen... Oder übermorgen bei uns vorbeizukommen und das Protokoll zu unterschreiben. Protokoll? Ordnung muss sein, Herr Pagel. Ich war heute 12 Minuten auf. Und ich hätte bestimmt noch länger... Ach du lieber Himmel, und ich frage gar nicht nach der Rallye. Wie war es denn? Ach so, 7. Platz. Du hast einen 9, nicht wahr? Ein junger Kerl aus der Werkstatt. Ist wohl nicht das Richtige. Doch, doch. Aber du hast doch mit einem besseren Platz gerechnet. Ja, schon gut. Was gab's denn heute zu essen? Leber. Hast du noch Apfelsinen? Vielleicht wieder am Sonntag. Sei mir nicht böse, dass ich dir so die Hölle heiß gemacht habe. Das Schlimmste am Krankenhaus ist das ewige Brüten. Und diese Aufträge bekommst du laufend? Was denn für Aufträge? Diese Zeichnungen. Von diesem Betrieb. Ja, ja. Schaffst du das auch? Nicht, dass du dich übernimmst. Du kommst mir ziemlich abgespannt vor. Ach, diese Hitze und den ganzen Tag im Büro. Kienholz. Für Sie. Grimm. Nein, wurde nichts erwähnt. Das kann sich ja auch nur um Bagatellschaden. Ich bringe das in Ordnung, Genosse Major. Anpfiff. Was war denn? Ach, das Protokoll von dieser Wildberührung bei Bante. Der Vermerk fehlt über Schaden am PKW und Art der Regulierung. Mann, jetzt muss ich den nochmal aufstöbern. Wegen 2 Worten. Kein Schaden. Rufen Sie doch einfach die Versicherung an. Ach, haftpflicht bei Wildberührung. Der hat doch Kasko als Rallyefahrer. Naja, aber auch nur mit Selbstbeteiligung. Die Schramm zu 17,20 Mark kommen doch gar nicht erst in die Akten. Das ist auch so eine Kiste, sag ich Ihnen. Macht Spaß, wie lange? Guten Tag, Herr Pagel. Nanu! Oberleutnant Kienholz. Wir kennen uns ja schon. Was verschafft mir denn wieder die Ehre? Ich würde mal den Schlauch abdrehen, Herr Pagel. Für den Fall, der ABV kreuzt auf. Sie wissen doch, Rasen sprengen und Auto waschen. Bei mir im 5. Stock kommt aus dem Hahn bloß noch ein Röcheln. Klar. Moment. Sieht ganz flott aus, hm? Pagel? Der Wagen. Grünblende, Rallye-Nummer. Kühler mit Zusatzscheinwerfer bepflastert. Sehen Sie was? Nee. Ich auch nicht. Vielleicht Ganzlackierung. So. Und worum geht's nun? Wenn Sie das Fell von dem Reh suchen, das habe ich auf der Müllkippe verbuddelt. Ja, ich weiß, Späßchen haben Sie nicht gern. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Nur alles zu seiner Zeit. Nehmen diese Zusatzscheinwerfer nicht viel Kühlluft weg? Nee, ich habe Zusatzkühlung. Wollen Sie mal reinsehen? Nee, danke, danke. Technische Inspektion ist nicht unser Ressort, das wissen Sie ja. Wir kommen tatsächlich noch mal wegen des Rehs, Herr Pagel. Wir fragen uns, wie es nach dem Zusammenstoß mit Ihrem Fiat im Unterholz verschwinden konnte. Da können doch nur Fetzen übrig geblieben sein. Bei einem Schaden von knapp 4.000 Mark? 4.340, abzüglich Kasko-Selbstbeteiligung. So harmlos kann es doch nicht gewesen sein, Herr Pagel. Ach so, Na, das kann ich Ihnen fix erklären. Und warum nicht gleich beim ersten Mal? Na, da drehte sich doch alles bloß um Wilddiebstahl und Tollwut. Oder haben Sie mich etwa gefragt, was ich hinterher noch für Scherereien hatte? Ölwanne angebrochen, die rechte Vorderachse angebrochen, Differentialgehäuse. Ich bin doch beim Rechtsanschlagen über den Prellstein weg. Von dem direkten Bums mit dem Vieh war kaum was zu sehen und da guckt man immer zuerst nach. Nach den Karosserieschäden. Dass der Wagen nicht mehr richtig spurte, das habe ich anfangs gar nicht wahrgenommen. Ich sah nur das weghumpelte Reh vor mir. Ach, ganz mies ist mir gewesen. Und Montag früh in der Werkstatt, auf der Hebebühne. Die ganze Brigade ist drunter gekrochen. Wie ich damit überhaupt vom Fleck gekommen bin. Hätte ich Ihnen denn das sagen müssen? Wenn ja, dann entschuldigen Sie, dass Sie deswegen hergekommen sind. Aber bei der Gelegenheit, wenn Sie mal alle Schäden zusammenrechnen, die an Wildwechseln entstanden sind, das muss in die Millionen gehen. Aber ein paar Kilometer Maschendraht sind offenbar nicht drin im Staatshaushalt, hä? Die Wälder einzäunen. Es gibt nur ein Mittel bei Wildwechsel. Runter vom Gas. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich dachte, Sie würden da und dort noch nachhaken. Wieso? Die Auskünfte waren da recht zufriedenstellend. Auf jede Frage eine tadellose Antwort. Keine Widersprüche, keine Herumstottern. Keine Zeugen? Ja, eben. Die halten bloß auf. Zu weiter nachhaken ist nur verplemperte Zeit. Wenn Pagel Sie jetzt hören könnte, wäre der sehr beruhigt. Bei Gelegenheit wird er schon erfahren, warum wir ihn heute nicht länger beim Autopolieren gestört haben. Bei meiner Befragung erwähnt er einen Kilometerstein. Das Reh habe vor oder hinter einem Kilometerstein gelegen. Heute war es ein Prallstein. Wäre auch prompt geklärt worden. Es handelt sich nicht um einen denselben Stein. Kann ja auch gar nicht. Ein Kilometerstein und dann diese Panne? Differential, Ölwanne, was noch? Vorderachse. Vorderachse und sicher auch Querträger angeschlagen. Aber das steht alles in den Papieren. Da ist das ganze Wunder sauber verzeichnet, Stück für Stück. Wieso ein Wrack überhaupt noch fahren konnte? Das interessiert mich auch. Brennt. Sie, hier können Sie nicht bleiben. Ich schließe ab. Offen erst wieder um 4 für den ersten 4:17 Uhr. Ach so. Danke. Tut mir leid, Herr Nachbar. Anschluss verpasst. Wenn Sie Richtung Zeitz müssen, 11:30 Uhr geht noch ein Bus. Taxi haben wir keins mehr, der ist eingelocht. Der hing in dieser Mehlschieberei drin, haben Sie vielleicht gelesen? Mucke, Oskar. Der kleine Muck. Der würde jetzt gerne 5 Stunden warten und dann abdampfen. So rum muss man es auch mal sehen. Ja, was machen Sie nur die 5 Stunden? Ist ja warm draußen. Ach, Sie können doch nicht im Freien kampieren. Sehen Sie hinterher aus wie ein Sprung. Und die paar Bänke bei Hankels Anlage? Nicht wie weg sie. Betrieb bis früh. Oh, ich will nicht deutlicher werden. Tja, was nun? Danke. Bemühen Sie sich nicht. 11:30 Uhr. Vielleicht hat die Spitze noch auf. Ist nicht hochelegant, aber mit Logierbetrieb. Oder sind Sie blank? Haben Sie kein Geld bei sich? Doch, doch. Also? Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Ehe Sie hier rumspazieren und in die Selte plumpsen und morgen früh sind Sie tot. Ist auch schon vorgekommen. Wir müssen da lang. Paar Minuten. Hallo? Hallo? 9 durch. Hallo, Herr Schulz. Hallo. 9:10. Oh. Ilse. Ja? Nein, nein, bleib unten. Komm nicht rauf. Der ABV muss her. Ruf an, er muss sofort her. Was ist denn los? Ilse, der hat sich erhängt. Frau Beelicke brachte ihn an. Ilse wollte gerade dicht machen. Ich war über der Kasse. Jetzt fällt mir ein, der hatte nichts bei sich. Keinen Koffer, keine Aktentasche. Drehen Sie mal das Radio aus. Klar, ich höre das gar nicht mehr. Das nudelt den ganzen Tag. Aber sonst tipptopp. Wie? Der ganze Kerl. Ledermantel, Hut. Kam er Ihnen irgendwie angeknackst vor? Angesoffen? So seelisch, sagen wir mal. Traurig oder so. Ich meine, irgendwie mitgenommen. Ilse? Nö. Gerochen habe ich nichts. Der war so müde. Bei dem Meldezettel stand ich wie auf Kohlen. Nach jedem Wort rieb der sich die Augen. Du hast ihn doch aufgebracht, nicht? Ja, und wie ich sage, angenehme Ruhe, schlafen Sie gut in Betzkendorf, sagt er zu mir. Ach, könnte ich noch eine Flasche Cognac haben? Und lassen Sie mich ausschlafen. Ich sage, also nicht vor 9. Aber da macht er das Fenster auf und guckt raus. Haben Sie ihm die Flasche... Ja, er war ja nicht. Angetrunken natürlich nicht die Bohne. Bei Fremden grundsätzlich nicht, da spielt sich nichts ab. Ich sage das nicht nur vor der Staatsmacht. Das ist unser Prinzip. Ich weiß. Kriminalpolizei? Ich bin von der Abteilung Leben und Gesundheit. Es handelt sich um Herrn Schulz. Ach so. Ja, das ist nun mal unsere Pflicht. Nur ein paar Fragen, Frau Hein. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Durch Nachbarn von Herrn Schulz erfuhren wir, dass Sie ihm nahe standen. Ja. Sehr nahe? Ich frage, weil Herr Schulz nichts hinterlassen hat, was auf ein Motiv hindeutet. Gewöhnlich werden ja Abschiedsbriefe geschrieben. Nein? Kam denn sein Ableben für Sie völlig überraschend? Wie sollte das nicht? Über so ein Ende nie ein Wort. Ja, hatte er Schwierigkeiten? Vielleicht auch gesundheitlicher Art? Der Befund liegt uns zwar noch nicht vor, aber... Nein, nein, das bestimmt nicht. Und auch nicht das Wirtschaftliche. Fast alles, was Sie in dieser Wohnung sehen, ist von ihm. Geschenke. Mein Sohn studiert in Ilmenau, dem schickte er im Monat mal 200, mal 300 Mark. Mir ist schon alles klar. Aber mein Gott, es kann doch kein Mensch über seinen Schatten springen. Vielleicht wäre das eine gute, harmonische Ehe geworden. Er war lieb, zuvorkommend, gescheit und gemütvoll. Heute verstehe ich selber nicht, warum ich nicht. Dann wäre das nie passiert. Schreiben Sie auf, nahm sich das Leben, weil die Frau, die er liebte, ihr eigenes behalten wollte. Und das ist nun nicht mal gelogen. Das liest man ja so oft über angeblich so selbstbewusste Frauen. Und in Wahrheit... Ja, hat es über diesen Punkt Auseinandersetzungen gegeben. In den letzten Tagen, meine ich. Das war oft Thema. Herr Schulz, wenn ich Sie recht verstanden habe, versuchte also durch Zuwendungen... Nein, das stimmt nicht. Geschenke hat er nie als Bestechung gemacht. Es war so seine Art. Ich hätte ein Leben gehabt wie Gott in Frankreich. Wenn Ihnen das was sagt, die Spendenliste für die Beerdigung von Meister Schulz übertrifft alle Rekorde. Da drüben, der kleine Stift, der Rothaarige. Er hat geheult wie ein Schlosshund. Der hing an Schulz. Voriges Jahr kam der mit 2,7 Durchschnitt, völlig aussichtslos als Kfz-Lehrling hier anzufangen. Unter 1,5 ist bei uns nichts drin. Schulz boxte ihn durch. Und er hat recht gehabt. Aber das nur nebenbei. Also keine Vermutungen. Moment. Den Wagen weg vom Hydrant. 2 Meter. Ja, Sie, meine ich, Sie Traumtänzer, stoßen Sie den Wagen zurück. Sie können ja alle fragen. Über Schulz. Nur das Beste. Das ist ein schwerer Verlust für uns. Gesellschaftlich auch nichts zu sagen, im Gegenteil. AGL-Vorsitzender, aktiven ADMV, er war Zeitnehmer bei Rallyes. Na, danke schön. Keine Ursache. Über Unterbeschäftigung können Sie auch nicht klagen, was? Als VP wissen Sie ja, was pro Jahr neu zugelassen wird. Aber mit unserer Kapazität sind wir am Ende. Allein bei Durchsichten. 3 Wochen Wartezeit. Ja, dort geht's raus. Also Wiedersehen, Genosse Kroll. Ja, das sage ich Ihnen jetzt ganz privat und nageln Sie mich nicht fest, klar. Schulz hatte kein Glück bei Frauen. Seine erste ist ihm vor Jahren fortgelaufen und die er jetzt hatte, ein ganz kaltes Aas. Zur letzten Maifeier hat er sie mitgebracht. Wir sind dann noch hinterher in ihre Wohnung, bisschen was getrunken und so, Platten aufgelegt. Gegen 10 kam der Junge von ihr aus Ilmenau. Dasselbe Kaliber, die große Schnauze, verwöhnt und berechnend, das war einfach ekelhaft. Hinterher wollte ich ihm sagen, Mensch, Schulz, sie dämliches Luder, die kochen sie doch bloß ab, die beiden. Sie sind doch nicht gescheit. Hätte ich's mal gesagt. Er hat sich erhängt, nicht? Ja. Na denn, Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Hallo. Nanu. Was machst du denn hier? Den Untersatz weggebracht? Hm, nicht meine Schmiede. Dienstlich? Hm, und du? Dasselbe. Was lag denn an? Liebeskummer. Was? Liebeskummer. So einen Posten hätte ich auch gerne. Was Leidenschaftliches erlebe ich bloß vor der Röhre. Oberliga, was? Na, hör bloß auf. Hast du letzten Mittwoch das Viertelfinale gesehen? Nee. Das kannst du vergessen. Wer da nicht geweint hat. Warst du schon im Urlaub? Nächste Woche. Wieder an die Müritz per Delfin. Na denn, ahoi. Danke. Und glatte Verrichtung jetzt. Größerer Betrag? Jemand auf den Zahn fühlen. Der Meister wird hinterher nicht sehr fröhlich sein. Ein Kfz-Meister? Ja, wieso? Die stecken hier wohl in der Meisterkrise. Wie heißt deiner? Schulz. Meiner auch? Wolfgang Schulz? Na, dann kannst du dir den Weg sparen. Der ist tot. Der hat sich vorgestern das Leben genommen. Schwester Karin? Hier Pagel. Tag, Schwester. Würden Sie bitte meiner Frau ausrichten, dass ich heute nicht kommen kann? Ich habe länger zu tun. Ich schaff's nicht mehr. Ich komme dann am Sonntag. Wie geht's meiner Frau? Na, ist ja schön. Danke, Schwester. Den Sonntag hätten Sie nicht erwähnen sollen. Erlauben Sie mal, was soll denn das heißen? Kommen Sie, Herr Pagel, nehmen Sie wieder Platz. Wir haben hier schon bessere Schauspieler gesehen. Sie holen mich ab, ohne die geringste Andeutung, warum? Ich hatte die Tasche voller Obst mit Wäsche für meine Frau. Ich habe Sie gebeten, fahren Sie mich vorher am Krankenhaus vorbei. Ihre Frau wird das Obst und die Wäsche erhalten, keine Sorge. Hören Sie, ich habe dieses Reh nicht angerührt. Wenn es nicht gefunden wurde, dann drehen Sie mir keinen Strick draus. Das Reh. Zeugen in Ihrer Angelegenheit sind entweder unauffindbar oder tot. Wir sagten Ihnen ja, wir hatten eine Gegenüberstellung vor. Seien Sie nicht so sicher, dass der fehlende Mann Ihr Glück ist. Der Mann, Herr Pagel, nicht das Reh. Diese Geschichte nehmen wir Ihnen sogar ab. Obwohl die Förstereienbande bisher kein verendetes Stück Wild entdeckt hat. Übrigens soll auch der Prellstein fehlen. Die gesamten 9 Kilometer durch den Band der Forst nicht ein Prellstein, der einen Kaskoschaden von 4.340 Mark auf dem Gewissen hat. Aber vielleicht haben die Genossen in Bande den übersehen. Sie werden ja die Stelle finden, Herr Pagel, nicht wahr? Ach, darum geht's. Darum geht's auch, ja. Aber bevor wir nach Bande fahren, ein paar Fragen über Ihren Freund, Herrn Schulz. Schulz war nicht mein Freund. Dann Ihr Bekannter. Ich kannte den Mann nur flüchtig. Kfz-Meister in Ihrer Vertragswerkstatt, Zeitnehmer bei Relais und selbsternannter Gutachter bei Kfz-Schäden, deren Expertisen er auf entwendetes Firmenpapier schrieb, abstempelte und weitergab an die Versicherung zur Regulierung. Zum Beispiel diese, bezogen auf Ihren Polski Fiat. Und hier? Der Beleg über die Barauszahlung von Ihnen quittiert, Herr Pagel. Wer einem zu so viel Geld verhilft, den kennt man doch nicht bloß flüchtig. Was ist eigentlich los? Bin ich festgenommen? Verhaftet? Dann wünsche ich endlich zu erfahren, warum. Andernfalls bestehe ich auf meinem Recht gegen diese Einschränkung meiner persönlichen Sie Freiheit. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, an Versicherungsbetrug beteiligt zu sein. Wir könnten im Handumdrehen einen Haftbefehl gegen Sie erwirken, der so lange in Kraft bleibt, bis die Untersuchungsorgane der Ansicht sind, es besteht keine Verdunklungsgefahr mehr. Danach wurde neu entschieden. Jetzt äußern Sie sich endlich, und zwar lückenlos und ohne Mätzchen. Versicherungsbetrug? Ich höre wohl nicht richtig. Geschenkt. Nein, Augenblick. Wieso denn Versicherungsbetrug? Ach, Sie meinen, ich hätte an dieser Sache bei Bande, an diesen 4.000 Mark? Das weise ich entschieden zurück. Sie und Schulz haben eine Beschädigung an Ihrem Fiat fingiert. Schulz fälschte das Gutachten, die Versicherung zahlte. Und hinterher ging das Geld in wie viele Teile? Ich protestiere gegen diese Unterstellung. Ich habe den Betrag auf den Pfennig genau an die Werkstatt gezahlt. Den Rechnungsbeleg kann ich Ihnen jederzeit vorweisen. Und wieder quittiert von Schulz, nicht wahr? 4.000 Mark holen Sie von der Versicherung ab und zahlen Sie an den Mann, der das Gutachten ausfertigt. Kein Wort gegen Ihr Recht, sich hier zu verteidigen. Aber es muss doch noch halbwegs vernünftig zugehen. Na, lassen wir das einstweilen. Was passierte am Donnerstagabend zwischen Ihnen und Schulz? Donnerstag? Als wir Sie beim Autowaschen besucht haben. An dem Abend verlässt Schulz seine Wohnung, treibt sich in der Provinz herum, übernachtet in einer Kneipe und am Morgen findet ihn der Wirt erhängt am Fensterkreuz. Damit habe ich nicht das Geringste zu tun. Ich habe Schulz das letzte Mal gesehen, 3 Tage vor der Seidelberg-Rallye. Da hat er mal einen Fiat gescheckt. Dabei sprachen wir über den neuen Co-Piloten. Schulz empfahl mir ein Schloss aus der Werkstatt. Und mit dem bin ich dann auch gefahren. Bei der Rallye selbst war Schulz nicht da. Aber entschuldigen Sie, wenn ich mich vielleicht im Ton vergriffen habe. Ich bin derart, also... Ich verstehe Sie ja. Ich bin durch blödes Gerede auf dem Werkparkplatz in Verdacht geraten, einen Wilddiebstahl begangen zu haben. Dass zur selben Zeit irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei Herrn Schulz entdeckt werden, von denen ich keine Ahnung hatte. Was soll ich denn bloß machen, dass Sie mir glauben? Sie unterstellen mir, ich hätte Glück, dass Schulz tot ist. Ebenso gut könnte ich sagen, er hat mich ganz schwer verladen. Nicht Ihnen fehlt er, Sie wissen ja alles, sondern mir. Und diese Reparatur. Ich bin kein Kfz-Schlosser. Wenn mir in einer Werkstatt gesagt wird, Herr Pagel, unterm Bodenblech ist ja kaum noch was heil. Wo ist denn das passiert? Hoffentlich sind Sie kaskoversichert, das wird nämlich eine teure Schmiere. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Wenn Sie momentan zu erregt sind, wenn Sie ein paar Minuten Zeit zum Überlegen brauchen, wir lassen Sie gern allein. Nehmen Sie Platz im Nebenraum. Auch wenn Sie mich stundenlang schmoren lassen. Herr Pagel. Ich weiß von nichts. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Dann fahren wir jetzt nach Bante. Warten Sie bitte trotzdem nebenan. Ich garantiere, wir werden in Bande die Strecke rauf und runter fahren und daraus kommt dasselbe wie hier, nämlich nichts. Vielleicht wird er den Verblüfften markieren, dass er einen Stuppen oder sonst was für einen Preisstein gehalten hat. Wollen wir nicht doch auf die 12.000 losgehen? Nein, darauf wartet er ja nur. Und ihn jetzt laufen lassen? Und dann? Uns in Geduld fassen, bis ein Telefonat von der Versicherung kommt? Herr Pagel hat eben die 12.300 Mark in Empfang genommen? Der riskiert jetzt nicht mal mehr, auf der Straßenbahn schwarz zu fahren. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Sowas Ausgebufftes. Nach diesem Auftritt halte ich es für möglich, dass er Schulz an dem Donnerstag derart planvoll Angst eingejagt hat. Nur um sein eigenes Feld zu retten. Vielleicht hat er gewusst, dass Schulz labil war, kannte seine Privatverhältnisse. Und der Schubs war ja nicht von Pappe. Die Polizei hat bei der Versicherung recherchiert. Die interessieren sich für das Ding bei Bante. Die Sache mit dem Reh. Kommen Sie, fahren wir jetzt los. Vom Spekulieren halte ich nichts, das wissen Sie ja. Herr Pagel. Also gleich null. Ja, Genosse Major. Und genau so, wie ich dachte. Pagel war der Unfallort nicht mehr erinnerlich. Nach meiner und Genossen Grimms Überzeugung hielt er nicht Ausschau nach dem tatsächlichen Ort der Karambolage mit dem Reh, wenn sie überhaupt stattfand, was ich auch bezweifle, sondern wo sie passiert sein könnte, um die Beschädigung an seinem Fiat zu motivieren. Ich habe die Suche dann abgebrochen. Pagel sitzt unten, verlangt meinen Vorgesetzten zu sprechen. Er setzt eindeutig auf den Tod von Schulz, wälzt alles auf den ab. Und sonst kann ihn niemand belasten. Der Mann in der Versicherung? Den hat er nachweislich nicht gekannt. Schulz hat seine Leute dort abgedeckt. Alle Versuche, an Pagel heranzukommen, sind fehlgeschlagen. Er bestreitet alles, weiß von nichts, spielt den grundlos Verdächtigten. Das ist der Stand der Dinge. Und die letzte Aktion von Schulz und Pagel? Die 12.300 Mark Kaskoschaden nach der Seidelberg-Rallye. Und das liegt doch klar auf der Hand. Ja, natürlich. Und wäre Schulz noch am Leben, hätten wir auch Pagel. Gleichgültig, ob er das Geld kassiert hätte oder nicht. Aber Schulz kann nicht mehr aussagen. Und nur von ihm existieren Belege mit seiner Unterschrift. Von Pagel nichts. Nicht das geringste Beweismittel gegen ihn. Und Zeugen, die Schulz und Pagel nach der Seidelberg-Rallye zusammen gesehen haben? Niemand. In der Werkstatt? Dort kennt man Pagel nicht. Wenn überhaupt, dann müssen sich die beiden nur nach Dienstschluss getroffen haben. Pagel erwähnte auch das Café Prag. Dort hätten sie ein-, zweimal gesessen und dann sei es nur um Rallyes gegangen. Oder wie beim letzten Mal vor der Seidelberg-Rallye um den Co-Piloten. Der war kurz zuvor ausgestiegen, ein Kollege aus seinem Betrieb. Nach der Seidelberg-Rallye habe er Schulz nicht mehr gesehen. Er sei an diesem Sonntag auch nicht da gewesen als Zeitnehmer. Das stimmt übrigens. Das haben wir nachgeprüft. Hm. Sieht nicht berühmt aus, wie? Ich meine Pagel. Offen gesagt, nein. Dabei ist die Sache für mich völlig klar. Am Donnerstag nach der Seidelberg-Rallye haben wir doch bei Pagel wegen des Wildunfallschadens nachgehakt. Wir wussten nicht, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine neue Regulierungssache bei der Versicherung anlag. Über 12.300 Mark Kaskoschaden, angeblich verursacht bei der Seidelberg-Rallye. Und da ist Pagel zu Schulz. An diesem Donnerstagabend. Die Sache zurückziehen oder alles fliegt auf. Aber da war es schon zu spät. Die Anweisung lag bereits an der Kasse. Und Schulz drehte durch. Vielleicht hätten wir abwarten sollen. Pagel im Glauben lassen, der Wildunfall ist für uns geklärt und der Tod von Schulz geht nur der Abteilung Leben und Gesundheit was an. Und Pagel greifen. Ja, wenn er kassieren kommt. Dieses Geld hätte Pagel nie angerührt. Der nicht. Im Gegenteil. Der hätte Scheinalarm geschlagen. Was ist denn hier los? 12.000 Mark? Tut mir leid, die gehen mich nichts an. Die wollte wohl dieser Schulz einsacken. Oder irgendwas in der Art. Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Der haarsträubendste Widerspruch bringt den nicht aus der Fassung. Man ist einfach platt. Verdunklungsgefahr? Nein. Wüsste nicht mehr. Gut. Dann brechen wir die Sache erstmal ab. Im Prozess wird Pagel jedenfalls nicht fehlen. Im Namen des Volkes. Die Angeklagten Hans-Albert Wittrisch, Klaus Zach und Helmut Petermann, Angestellte bei der staatlichen Versicherung der DDR, werden wegen gemeinschaftlichen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung und unterlassener Aufsichtspflicht in 16 Fällen mit einer Gesamtschadenshöhe von 162.000 Mark zu je 8 Jahren, 6 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Laut § 162 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs der DDR. Der Angeklagte Walter Kuhr, Leiter der Dienststelle, wird wegen unterlassener Aufsichtspflicht zu 6 Monaten Freiheitsentzug mit Bewährung verurteilt. Der Mitangeklagte Wolfgang Pagel wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Nehmen Sie Platz. Die Angeklagten haben durch verbrecherische Manipulation bzw. durch gröbliche Verletzung ihrer Kontroll- und Aufsichtspflicht der staatlichen Versicherung der DDR schweren Schaden zugefügt. Initiatoren waren der Gruppenleiter Hans-Albert Wittrisch und sein Schwager, der Kraftfahrzeugmeister Wolfgang Schulz, der sich seiner Bestrafung durch Freitod entzogen hat. Gegenstand der Manipulationen war ausnahmslos die Kraftfahrzeugversicherung. Schulz, obwohl dazu nicht berechtigt, ließ sich von seinem Schwager anfangs als Gutachter in strittigen Schadensfällen heranziehen. Später fälschte er Gutachten, verwandelte Bagatellschäden in Vorgänge von erheblicher Regresspflicht seitens der staatlichen Versicherung. Tag, Klaus. Ah. Ich wollte dir nur sagen, kann ja sein, es hat sich noch nicht bis zu dir herumtelefoniert. Ich bin freigesprochen. Ja, das hörte ich. Das freut mich für dich. Danke. Ja, es ist schon was dran. Man kommt in die Mühle und weiß nicht wie. Kann jedem passieren. Und dann mit heiler Haut herauskommen. Wie geht's denn deiner Frau? Nächste Woche hole ich sie aus dem Krankenhaus. Ach, worum ich dich bitte. Kann ja sein, ihr seht euch mal. Erwähne nichts davon. Sie hat keine Ahnung. Na klar. Die Seidelberg-Rallye lief nicht so gut, nicht? 7. Hm. Ah, für mich ist es auch Feierabend. Ich kann jetzt nicht meine Frau im Stich lassen. Sitzt allein zu Hause. Den Wagen verkaufe ich vielleicht. Für ein Fleckchen im Grün für den Sommer. Na, denn... Vielleicht reden wir mal ausführlicher über alles. Später. Ja, gern. Eine Zeit lang dachte ich ja, reingeritten hast du mich. Mit dieser Rehgeschichte. Weil du dabei warst seinerzeit auf dem Parkplatz, als ich gesagt habe, ich habe ein Reh angefahren. Kann sein, ja. Ich entsinne mich dunkel. Und dann dein plötzlicher Ausstieg. Der Idiot denkt wohl, ich habe die Tollwut im Bauch. Ernsthaft? Ach ja? Habe ich gedacht. Na, bei dir? Läuft alles? Doch. Na, bis später. Wie gesagt, erstmal verschnaufen. Tja, bis später. Tschüss. Wiedersehen. Das war ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Wildwechsel. Die Personen und ihre Darsteller waren Oberleutnant Kienholz, Hans-Jörn Weber, Leutnant Grimm, Wolfgang Winkler, Pagel, Justus Fritsche, Frau Pagel, Ingrid Weingarten, Gerold, Rüdiger Evers, Schulz, Wolfgang Anton. Ferner wirkten mit Käthe Koch, Carla Valerius, Brigitte Kreuzer, Renate Gördes, Rainer Böhm, Werner Godemann, Helmut Fiedler, Werner Hahn und andere. Schnitt Harald Schmiedeler, Ton Erika Schüttauf. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Walter Niklaus. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1977.